Hallo, mein Name ist Irina Melnik. Ich komme aus der Ukraine. Wie ist dein Name und woher kommst du? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Dürfte ich dich vielleicht auch fragen, wo deine Familie lebt? Verrätst du mir noch, was du von Beruf bist? Wie lange lernst du schon Deutsch? Du hast sicher in der Schule schon einiges gelernt, oder? Ah, ich würde dich gern noch fragen, was du in deiner Freizeit so machst. Gut, wunderbar. Jetzt kannst du mir deine Fragen stellen.